Also, heute sind alle Männer der Wissenschaft von unserem Dorf beieinander, dass wir unseren neuen Kalender fertig bringen. Wir brauchen nur noch den 100-jährigen Kalender. Also fürs Wetter haben wir alles, was man braucht. Jetzt habe ich alles da, was sich reimt. Also ich fange an. Wenn es sehr kalt ist am Dreikönig ist, dann ist Januar, mein lieber Christ. Und wenn es auch nicht so kalt war, so ist es trotzdem Januar. Der April tut, was er will. Bald ist Regen, bald ist still. Scheint die Sonne, ist schön, das find ich. Wenn der Wind geht, ist es windig. Nimmst zu Ostern dir ein Weibchen und wird ein Satan aus dem Täubchen, schlägst ihr Kreuz ab, o Verhängnis, bist du zu Pfingsten schon im Gefängnis. Lässt im Mai die Sonne sich sehen, kannst ins Sonnenbad du gehen. Regnet dir doch, fällt Barometer, dann nimmst die Sonnenbäder später. Wenn's im Sommer regnet, in Strömen, musst du einen Regenschirm mitnehmen. Doch, wenn die Sonne scheint hell und warm, dann nimmst den Regenschirm und den Arm. Wird's im Herbst schon kühl und kalt, geht man nicht mehr in den Wald. Als Ersatz für die Gefühle hat im Kino man Lichtspiele. Gibt es Schnee zu Stanislaus, geh ohne Winterrock nicht aus. Doch lieber Leser, hast du keinen, gehst ins Kaffeehaus und holst dir einen. Geht mit allem Hand in Hand, wären wir vielleicht scheit im Land. Doch ist so, wie es heuer war, bleiben wir so dumm wie voriges Jahr. So, jetzt zieh ich noch einen Pferd. Aber ein Schnodderhüppe, verstanden? Also passt auf. Wenn's regnet, regnet Wasser, wenn's schneit, dann schneit Schnee. Und vorher, da tun die Hähner auch weh.